have to comfort you every day. But that's what I need you to do. Are you gay? 'Cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you my lady boy. The respect I made you earn. Thought you had so many. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gewissensentscheidungen. Und ich möchte gerne mit euch über Entscheidungen sprechen, die man nicht leichtfertig trifft, sondern die, ja, die einen vielleicht bisweilen in große innerliche und auch moralische Bedrängnis bringen. Also beispielsweise steht ihr vielleicht vor der Frage, einem schwerstkranken Angehörigen eine Magensonde legen zu lassen, also ihn zwangsernähren zu lassen. Oder habt ihr vielleicht selbst die Diagnose einer schweren Krankheit bekommen und habt für euch entschieden, ich möchte das meinen Angehörigen nicht zumuten, ich schweige. Ist das richtig oder ist das falsch? Oder gab es vielleicht in eurem Leben die Situation, dass ihr einen sehr, sehr geliebten Menschen habt fallen lassen müssen, weil ihr am Ende eurer Kräfte wart? Und es gibt zahllose Beispiele. Und jeder von uns hat, ja, mehr oder weniger im Leben ja schon einmal oder mehrmals solche Entscheidungen treffen müssen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr vielleicht gerade mittendrin in einer solchen Entscheidungsphase seid oder sie irgendwann in eurem Leben mal getroffen habt, und mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Gewissensentscheidungen, unser Thema heute Nacht. Und der erste Anrufer, das ist der Kalle. Hallo Kalle. Hallo, guten Morgen Jürgen. Hallo Kalle, wie alt bist du? Ich bin 58. 58. Du hast dich zu dem Thema Gewissensentscheidungen bei uns gemeldet. Warum? Ja, als du gestern Abend das Thema für die heutige Talknacht durchgegeben hast, hat bei mir alle Lampen angegangen, weil ich genau das mit meiner Mutter erleben musste, dass halt eben Ärzte versucht haben, ihr die Magensonde zu verpassen, obwohl meiner oder unserer Meinung nach, also es war nicht nur meine, sondern auch die Schwester meiner Mama und mein Stiefvater der gleichen Auffassung, dass man sie einfach in Ruhe und in Würde gehen lassen sollte. Und nicht jetzt da also noch rumdoktern, weil es stand keine Chance mehr, dass sie überhaupt noch. Wann war das? Konnte. Das war 2006. 2006, liegt also auch gar nicht so lange zurück. Fangen wir mal vorne an. Deine Mutter war schwerst erkrankt. Welche Krankheit hatte sie? Das weiß ich nicht wirklich, wie das Ding hieß. Sie ist 1997 von einem Auto angefahren worden, aber so aus dem Stand. Also einfach nur so auf den Hinterkopf gefallen. Und ab da begann so schleichend das Drama, dass sie erstmal so ein bisschen undeutlich sprach, dann lallte sie nur noch und dann war irgendwo auf einmal gar nichts mehr zu verstehen. Und dann wurde nur geschrieben, und sie hat uns dann alles aufgeschrieben, was sie meinte. Das war teilweise recht witzig, was dann so dabei rauskam, wenn ein alter Mensch dann mit seiner alten Schrift da so Dinge aufschrieb. Ist das denn nie diagnostiziert worden, was da im Kopf passiert ist offensichtlich bei diesem Unfall? Also anfangs hieß es Drehschwindel, dann hieß es was auch immer. Man hat mit ihr dann nochmal eine Kur versucht und sämtliche Untersuchungen von Hü nach Hott, da war dann auch noch das Versicherungsspiel mit im Gange, die gegnerische Versicherung, also von dem Schädiger versuchte jetzt dann und immer wieder noch sich rauszuwinden. und immer wieder neue Untersuchungen, neue Befunde. Und irgendwann hat sie auch gesagt, ich will nicht mehr zu diesen Ärzten. Ich mag mich nicht mehr schubsen lassen und was auch immer nicht alles. Und der Zustand hat sich... ein Unwille zu erkennen. Verstehe. Und der Zustand hat sich dann so peu à peu von Jahr zu Jahr verschlechtert. Ja. Dass sie hinterher nicht mehr sprechen konnte, sondern wie du gerade erzählt hast, dass ihr nur schriftlich miteinander kommuniziert habt. Ja. Wir haben witzigerweise über ihr Ableben gesprochen, über ihre Trauerfeier zum Beispiel. Ja, das habe ich alles mit ihr geklärt, obwohl da war sie auch nicht so sehr willig, aber sie hat dann auch immer dann noch gesagt oder geschrieben, ich will aber noch nicht sterben. Mhm. Aber es war dann klar, wie das dann gehen sollte. Das wollte ich. Im Jahre 2006 ist sie gestorben. Wann, in welchem Jahr hast du mit ihr über diese letztendlichen Fragen gesprochen? Ja, so ab 2002, 2003 habe ich angefangen. Ja, weil mein Vater war nicht verheiratet, lebte mit einer Lebensgefährtin zusammen und ich weiß nicht wirklich, ob ich da alles richtig gemacht habe, was letztendlich entschieden werden musste. Und bei ihr wollte ich einfach sicher gehen und alles richtig machen. Hast du dich denn dann... Da also hingebracht. Und sie war dann auch damit einverstanden, nachher all diese Dinge zu klären. Wie war denn dann ihr Zustand so in den letzten Monaten? Ja, da war er ganz schlecht. Wir mussten sie also nach einem Oberschenkelhalsbruch, der ihr dann auch noch widerfahren ist, das war also genau ein Jahr vorher eigentlich, also kurz nach Weihnachten, 2004 war das, hat sie dann also in der OP dann alles verloren. Also als ich sie da in den OP-Raum verabschiedet habe in der Klinik, war mir nicht wirklich klar, dass das ein Abschied für immer war, weil sie kam da raus und war also völlig verwirrt und völlig daneben. Das heißt, durch die Narkose, durch die Schwere der Operation war, sie konnte aber vorher noch laufen. Ja, da konnte sie noch so, immer schlechter auch. Ja, also sie schluckte so vor sich hin und sie war schon hilfebedürftig. Mhm. Und mein armer Stiefvater hat das wirklich auch alles nachher nicht mehr wirklich üben schaffen können. So, 2006. Vor welcher Situation konkret hast du gestanden? Es war nach dem Jahr, wo sie im Pflegeheim war, wo auch weiter sukzessive alles kaputt ging und zerstörte, wo anfangs nur noch Nahrungsaufnahme und Ausscheiden angesagt war. Nachher konnte sie auch sich selbst nicht mehr die Nahrung nehmen. Sie schob sich ein Butterbrot vor die Backen oder vor die Nase. Dann wollte sie irgendwann gar nicht mehr essen. Sie hat einfach die Nahrung verweigert. Sie hat den Mund auch nicht mehr aufgemacht. Sie hat richtig wie so ein kleines, trotziges Kind die Lippen zusammengepresst. War sie zu diesem Zeitpunkt geistig verwirrt? Ich denke schon. Ja. Also es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwie mit ihr zu... Nein. Immer nur in Augenblicken und Fragen stellen, wo du einfach verzweifelst. Ja, da lag sie in einem Pflegeheim. Da lag sie in einem Pflegeheim, ja. Ja, und dann, wie gesagt, dann hat sie also auch die Nahrungsaufnahme irgendwann verweigert, sie die Lippen zusammengepresst, wie ein kleines trotziges Kind, wo man einfach sehen konnte, lasst mich doch in Ruhe, ich will nicht mehr. Ja, wie gesagt, wir haben über Bestattung und solche Dinge gesprochen, aber nicht über diese Patientenverfügung. Das ist einfach zu weit weg noch für uns. Dann hast du beobachtet, dass deine Mutter nichts mehr essen wollte. Sie lag in einem Pflegeheim. Da ist sicher der nächste Schritt, dass man von Seiten der Betreuung sagt, wir legen der alten Dame eine Magensonde. Nee, die Betreuung nicht, der Arzt. Der Arzt hat das gesagt. Der suchte einmal im Monat oder so. Der wollte dann vor Weihnachten wohl nicht mehr die Verantwortung übernehmen und hat sie dann also ins Krankenhaus eingewiesen. Achso, von dem Pflegeheim ins Krankenhaus. Ja, das ist also nur über den Flur. Die sind also miteinander verbunden im Keller. Also man brauchte nur das Bett rüberschieben. Ja. Und da ging es um die Frage, Magensonde ja oder nein? Ja, also die Ärzte haben vehement dafür gekämpft, uns also mehr oder weniger schon fast beschimpft. Sie haben versucht, uns auszutricksen. Ich kam also einen Tag dahin, da sagte man mir, also ihr Stiefvater wäre aber schon dafür, dass wir die Magensonde setzen. Wo ich gesagt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, deine Position war ganz klar, nein, nicht die Magensonde. Ja, eindeutig. Wohlwissend, dass man könnte ja dann so sagen, dann hast du dich dafür entschieden, dass deine Mutter verhungert. Ja. Also ich habe einen guten Bekannten, der mit Kranken und Alten und Pflege und Ambulanz und solchen Dingen zu tun hat. Der hat mir gesagt, Kalle, sorg dafür, dass die das nicht tun. Sag denen einfach, meine Mutter braucht nur noch Wasser, Luft und Liebe. Das reicht für Menschen. Wie ist denn das dann letztendlich durchzusetzen? Haben die Ärzte das dann akzeptiert, dass ihr gesagt habt, wir wollen das nicht, oder wie ging das? Ja, letztendlich ja. Also wir haben dann wirklich zu dritt, das heißt also Stiefvater, meine Tante, die sehr viel mit den beiden zusammen war immer, und ich, wir haben also mit zwei Ärzten wirklich ein heißes Ringen gehabt eigentlich. Sie haben uns also versucht, in den schillerndsten Farben diese wunderbare Magensonde zu erklären, was natürlich auch toll sein kann, wenn man jung ist und eine Chance besteht, wieder aufzustehen. Aber meine Mutter wäre nie wieder aufgestanden. Ja, das ist dann immer das Argument. Das ist das entscheidende Argument. Ja. Ist denn die Mutter dann im Krankenhaus geblieben? Nein, die haben sie dann also recht trotzig vor Weihnachten wieder rübergeschoben. Ins Pflegeheim? Ins Pflegeheim, wobei das Personal, also die Pfleger, die sie jetzt nun ein Jahr kannten, uns beglückwünscht haben und gesagt haben, klasse, dass sie sich durchgesetzt haben. Und ist deine Mutter dann in dem Pflegeheim gestorben? Ja, also da in diesem Heim, da liegen so viele, es gibt da so einen wunderbaren, tollen Begriff, Matratzengruft, da liegen Menschen teilweise 10 Jahre und länger auf die Matratze genagelt durch so eine Sonde, die stehen nicht mehr auf. Und da fragt man sich natürlich, warum tun wir sowas? Ja, weil man kann natürlich jetzt über Sterbehilfe und solche Dinge. Wie lange hat es gedauert, dann, bis deine Mutter gestorben ist? 5 Wochen. 5 Wochen? 5 Wochen, also Ende Januar. Wie hast du das denn, warst du oft bei ihr? Ja, natürlich, klar. Mein Stiefvater war jeden Tag. Ich war also mindestens einmal. Einmal in der Woche? Mindestens einmal, ja. Mein Stiefvater war jeden Tag bei ihr. Ja. Und ich bin also einmal die Woche, zweimal die Woche da gewesen. Wie hast du denn dann das Sterben erlebt? Man hat ihr die Nahrung entzogen. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie gekämpft hat, dass sie gelitten hat? Oder ist das für sie? Nein, überhaupt gar nicht. Also sie hat Wasser bekommen, ne, die Wasserzufuhr über den Oberschenkel. Das darf das Pflegepersonal machen. Dazu muss man also nicht examinierter Pfleger oder sowas sein. So, und Luft und Liebe hat sie von uns bekommen. Also Weihnachten, Heiligabend war ich bei ihr und da hat sie mir noch Eis abgenommen, so ein paar Löffelchen. Für Eis konnte die leben und sterben, als die Nacht so aufgestanden. Da hat sie mir noch so ein paar Löffelchen Eis abgenommen und das war dann so eigentlich das Letzte, wofür sie nochmal den Mund aufgemacht hat. So, nun sind 2 Jahre vergangen ungefähr seitdem. Das ist ja schon auch eine wirklich große und schwierige Entscheidung. Das ist wirklich eine Gewissensentscheidung. Ja. So auch im Nachhinein. Findest du, dass du richtig gehandelt hast? Ja, völlig. Völlig. Also es gab da, um die Argumente, die man manchmal ja vielleicht als Außenstehender so ins Feld führen könnte. Es gab nichts zu erben. Es war wirklich null Anlass zu sagen, jetzt lass sie ganz schnell sterben oder so. Es war wirklich einfach nur die Fürsorge und die Liebe, die uns diese Entscheidung getroffen hat, dass sie in Ruhe sterben kann. Und das hat sie auch getan. Sie explizit? Ist an einem frühen Sonntagmorgen 7:15 einfach so heimlich gegangen. Ich habe vorher in meinem Leben noch nie eine Leiche gesehen und bin dann zu ihr gegangen und sie lag so zufrieden und so glücklich da. Da konntest du richtig sehen, so die Anspannung war weg. Und du hattest aber, du hattest explizit über eine Magensonde mit ihr nicht gesprochen, so habe ich es richtig verstanden. Nein, das haben wir, haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Aber du kanntest deine Mutter, du konntest sie einschätzen. Was würdest du vermuten? Hätte sie es gewollt, hätte sie es nicht gewollt? Nein, ich denke, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie den Ärzten das Ding aus den Fingern gehauen und hätte gesagt, lass mich in Ruhe. Ja, wahrscheinlich, weil auch aufgrund dieses Wissens, was du so erahnt hast, hast du wahrscheinlich auch diese Entscheidung, habt ihr die Entscheidung getroffen. Ja. Also ich denke, wir haben diese Entscheidung wirklich einfach aus Fürsorge und aus Liebe getroffen. Und ich habe den Ärzten dann irgendwann auch noch das Argument gegeben, wie gesagt, sie ist Nachkrieg, junge Frau, Familiengründung und so, was die an Fehlgeburten und weiß ich nicht, was alles so hinter sich gebracht haben. Ich habe den Ärzten auch gesagt, meinen Sie wirklich, die braucht mit 82 Jahren jetzt noch mehr Nadeln und so ein Mist in ihrem Körper? Ach, die Mutter war 82 Jahre alt. Ja. Mit 82 wirklich ganz, ganz friedlich eingeschlafen und es war einfach auch ein sehr... Ich muss ja sagen, ich habe das für mich auch entschieden und auch schon dokumentiert, dass ich in einem solchen Falle auch keine Magensonde haben möchte. Ab welchem Alter, Jürgen? Wann entscheidest du das? Wenn dir jetzt was passiert, ja, auch wenn das so keine Magensonde, du hast ja vielleicht eine Chance, wieder aufzustehen. Wenn die Chance aber definitiv ist, es gibt Krankheitsverläufe, wo es definitiv keine Chance mehr gibt, dann möchte ich das auch nicht mehr haben. Das ist für mich letztes entschieden. Ja. Lieber Kalle, ich danke dir für deinen Anruf und für das Vertrauen, dass du uns das so alles offen erzählt hast. Vielen Dank. Ich wollte damit eigentlich auch nur andere ermuntern, auch mal solch eine Entscheidung zu treffen, denn wie gesagt... Ja, wobei man vorsichtig sein muss. Ich finde, das ist, glaube ich, so eine individuelle Entscheidung, dass man da gar nicht so ermuntern kann, sondern das muss man von Fall zu Fall und jedem Menschen einzeln entscheiden. Dazu gehört natürlich auch viel Nähe und man muss Kennen des Menschen. Absolut, da hast du völlig recht, ja. Lieber Kalle, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Autogramm kriege ich per Mail oder wie? Meine Mailadresse ist ja bekannt. Würden wir dich nochmal anrufen wegen deiner Anschrift. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Unser Thema Gewissensentscheidungen und zu diesem Thema hat sich auch Thomas gemeldet. Thomas ist 37. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Gewissensentscheidung. Ja, ich habe vor 8 Wochen meine Mutter verloren. Sie ist bei mir zu Hause gestorben. Sie war lange Zeit schwer krank. Seit 1993, da hatte sie ihren 2. Schlaganfall. Aber da muss ich sagen, sie hatte sich nochmal gut erholt, von halbseitig gelähmt, wieder so, dass sie rumlaufen konnte. Sie hat ihre Enkel erlebt, ihre 5 Urenkel. Ja, und dann letztes Jahr im August mit einmal ging es ganz schnell bergab. Sie hatte noch Krebs bekommen. Was für ein Krebs? 2005 Darmkrebs. Ja. Mit einem künstlichen Darmausgang. Ja, und im August plötzlich hat er Krebs gestreut, völlig unerwartet. Lunge und Gehirn. Ja, da ging es ganz ziemlich schnell bergab. Ja, und Wie alt war deine Mutter? 74. Jetzt im Juli ist sie 74 geworden und eine Woche danach ging es bergab. Ja, und welche Gewissensentscheidung stand für dich dann an? Ja, dann Mitte Oktober konnte sie nicht mehr aufstehen. Und da war dann auch die Frage, weil sie immer weniger gegessen hat, legst du doch eine Magensonde. Auch das Problem der Magensonde. Ja, und dann wäre ja noch eine Lungenmaschine dazu gekommen, weil wenn sie einmal im Krankenhaus ist, dann machen sie alles. Achso, Lungenmaschine, war sie nicht mehr, also beatmet, weil sie nicht mehr atmen, weil sie nicht mehr alleine atmen. Der Tumor den einen Lungenflügel abgedrückt hat. Ich muss wissen, ich komme aus der Pflege. Ich weiß, wie das dann. Achso, du bist Pfleger. Nur Pflegehelfer, aber. Na gut, aber du kennst dich aus, du weißt, was das bedeutet. Mein Onkel lag 4 Jahre an der Magensonde. Im Koma, im Wachkoma. Erzähl mal von deiner Mutter weiter. Also stand dann die Frage, soll sie eine Magensonde bekommen? Soll sie an das Beatmungsgerät kommen? Ja, aber. Im Krankenhaus. So schwer es mir gefallen ist, ich habe lieber darauf verzichtet. Konntest du mit ihr noch darüber sprechen? Ich hatte vorher schon mit ihr ein ausführliches Gespräch geführt. Ein Jahr vorher ist der Vater gestorben. Und da hatte ich sie gefragt, was denn werden soll, wenn mal was Ernsteres ist. Da hat sie gesagt, sie möchte gern friedlich einschlafen, zu Hause in ihrem Bett. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Gab es denn Ärzte, die darauf gedrungen haben, dass sie an die Maschinen, an die Schläuche kommt? Nee. Also man hat euch in Ruhe gelassen. Weder der Hausarzt noch der Tumorspezialist haben da drauf gedrängt und haben gesagt, das sehen wir genauso. Das ist ja auch wirklich immer so die Frage, wenn man alles nochmal aktiviert und diesen Menschen dann, wie man das ja oft auch im Fernsehen sieht, oder du hast es ja real wahrscheinlich so oft gesehen, wenn er in einem Krankenbett liegt mit 1000 Verbindungen und Schläuchen, was würde es bringen? Es würde eine gewisse Lebensverlängerung wahrscheinlich bringen. Aber zu welchem Preis? Ja, es hätte vielleicht noch 2 Monate, vielleicht noch ein halbes Jahr jetzt gebracht, aber es wäre immer qualvoller gewesen. Und das Wichtigste hat sie vorher nochmal erlebt. Ich habe nochmal alle Urenkel herkommen lassen. Und da war sie noch so weit geistig da, dass sie nochmal erlebt hat. Das heißt, sie war da noch so geistig, dass sie die Urenkel und die Enkel erkannt hat. Ja, das aber da wolltest du auch nicht nochmal mit ihr darüber sprechen, Magensonde, ja oder nein, weil das eigentlich für dich schon klar war, dass ihr das nicht machen würdet wollen. Ja, das wäre dann nur noch eine Quälerei geworden. Sie ist dann bei euch zu Hause gestorben? Ja, sie ist freitagsabends 9:45 eingeschlafen, ich saß neben mir. Du saß neben mir. Lebt dein Vater auch noch? Nee, der ist letztes Jahr gestorben. Ja. Hast du zusammen mit deiner Mutter in einem Wohn- oder Haus gewohnt? Ich habe seit 93 wieder bei meinen Eltern gewohnt. Damit das. Also, du hast ja gerade gesagt, dass der Vater vorher gestorben war. Entschuldige. Ja. Die braucht nur mal eine kleine, sanft geschiebene Hand, die für ein bisschen für Ordnung sorgt. War denn das Sterben deiner Mutter war es ein friedliches Sterben? Ja, sie war donnerstags ins Koma gefallen und freitagsabends 9:45 ist sie aufgewacht plötzlich wieder. Das kommt öfters vor. Mhm. Ja, und ich habe noch mal mit, da gibt es so schöne kleine Tupfer, einen Mund mit Wasser ausgetupft, mhm, weil sie Durst hatte. Mhm. Und da war sie noch mal klar, hat mich aber erkannt. Mhm. Ja, und dann ist die Atmung immer schneller und flacher geworden. Mhm. Und dann hat sie aufgehört zu atmen. Mhm. Warst du alleine mit ihr? Zu dem Zeitpunkt ja. Meine Schwester und mein Schwager waren den Tag vorher da, weil wir dachten, da ist es schon soweit, weil sie im Koma gefallen war. Mhm. Und sie mussten aber dann auch arbeiten gehen. Die zwei haben Arbeit. Meine Schwester ist Krankenschwester, mein Schwager ist Pfleger im Altenheim. Also eine Familie aus dem pflegerischen Bereich und medizinischen Bereich. Ja, mein Bruder ist bei der Feuerwehr Rettungsassistent. Mhm. Auch an dich die Frage, das habe ich Kalle gerade auch schon gefragt, bei euch ist es ja noch sehr frisch, deine Mutter ist erst 8 Wochen verstorben. Ich höre daraus, dass das für dich die absolut richtige Entscheidung war, du mit deinem Gewissen im Reinen bist. Mit meinem Gewissen bin ich im Reinen, ja. Mhm. Sie fehlt mir eben nur. Natürlich, natürlich. Du hast deine Mutter verloren, na klar. Aber es ist ja dennoch gut, wenn man für sich sagen kann, ich habe das Richtige getan. Noch schlimmer ist es ja, jetzt zum Beispiel die Mutter zu verlieren und sich hinterher Vorwürfe zu machen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, das wäre eine schwere Gewissensbelastung. Mhm. Aber ich habe soweit ihre Wünsche befolgt. Mhm. Ich habe alles für sie getan, was möglich war. Mhm. Hast du das, gut, du bist ein junger Mann von 37, aber das heißt ja nichts. Es kann uns alle immer erwischen, zu jedem Zeitpunkt. Hast du für dich auch so eine Entscheidung getroffen, dass du in einer solchen Situation darauf verzichten würdest wollen? Ja, weil ich bin selber, ich habe seit 25 Jahren Rheuma, seit 20 Jahren Diabetes. Da muss man Vorsorge treffen für solche Fälle. Das heißt, du sagst auch Nein für diese Art der lebensverlängernden Maßnahmen? Ja, also ich möchte keine Magensonde. Das ist wirklich ein großes Thema. Ich habe das gerade in meinem Bekanntenkreis auch, zwei Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Das ist wirklich eine schwierige und große Entscheidung unter Umständen, was man macht und wie man es macht. Ja, das kann ja nun mal nur jeder für sich allein entscheiden, aber man sollte sich damit beschäftigen. Ja, und man sollte vor allen Dingen auch mit den Angehörigen, wie man Eltern hat oder mit Freunden, vorher ausführlich drüber sprechen. Ja. Damit die, die übrig bleiben, die gesund sind, wissen, was der Kranke will, was der wirklich wollte und dass sie sich dann entsprechend verhalten und den Wunsch erfüllen. Ja, man sollte es zum einen schriftlich niederlegen und gleichzeitig aber auch seinen Willen dann mündlich nochmal bekunden, damit auch jeder weiß, was man hinterlegt hat. Lieber Thomas, das ist jetzt eine schwere Zeit für dich. Du bist in der ersten schweren Trauerphase jetzt nach 8 Wochen. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft. Und das wird sicher noch lange dauern, ehe eine gewisse Normalität eintritt. Es ist auch bei jedem anders. Ja, das dauert noch. Nur die Arge war schnell. Bitte? Das Hartz-IV-Amt. Ach so. Die waren schnell mit der Aufforderung, ihre Wohnung ist zu groß. Ja, mit sowas muss man sich dann ja auch immer rumschlagen. Wenn man schon in so einem Seelentief steckt, dann die ganzen Formalitäten auch zu erledigen. Ja, das ist halt auch geregelt. Lieber Thomas, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft für die jetzt dir bevorstehende Zeit. Ja, ich bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Morgen. Danke, sehr, sehr nett von dir. Dankeschön, Thomas. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr zufällig reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Gewissensentscheidungen. Und ich möchte gerne mit euch über Entscheidungen reden, die ihr getroffen habt oder vielleicht noch treffen werdet, die sehr kompliziert sind, wo es um sehr viel geht, wo es vielleicht um Leben und Tod geht oder wo es darum geht, sich vielleicht gegen einen Menschen zu entscheiden, den man liebt, vielleicht sogar gegen das eigene Kind, weil man die Kraft nicht mehr hat, weil man sich vielleicht Jahre und Jahre und Jahre mit dieser Person beschäftigt hat und man einsehen muss, ich kann nicht helfen, ich muss diesen Menschen fallen lassen. Oder Gewissensentscheidungen ganz anderer Art. Es gibt ja vielfältige Konflikte, in die man geraten kann, wo es eben nicht so eine einfache 0815-Lösung gibt, wo man sagt, das ist richtig und du musst das machen. Wo es individuell ist und wo man drüber sprechen muss und viel unter Umständen viel nachdenken muss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu der Anne. Und Anne ist 56. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Was für eine Gewissensentscheidung hast du treffen müssen oder stehst vielleicht davor? Vor 3,5 Jahren habe ich eine Entscheidung treffen müssen, entweder leben oder sterben. Für dich? Für mich. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe Krebs, Unterleibkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Und als ich meine Diagnose bekam, war ich natürlich schockiert, die ganze Familie. Und das Erste, was ich bekommen habe, war ein Nierenkatheter. Das heißt, ich habe einen Schlauch hinten in der Niere. Mhm. Und da ist ein Beutel dran, den trage ich am Unterschenkel. Mhm. Und da läuft Urin rein. Am Unterschenkel trägst du den Beutel? Ja. Das heißt, er geht von hinten aus dem Rücken ein kleines Röhrchen runter? Richtig, ja. Am Bein entlang? Ja, richtig. Und den trage ich am Unterschenkel. Warum muss der da unten hin? Kann man den nicht hier oben irgendwie befestigen? Ja, aber Hüfte? Das geht nicht wegen der Befestigung. Der ist an so einem Gummiband. Mhm. Und den kann man am besten unten am Unterschenkel tragen, weil das auch besser zum Entleeren ist. Der ist auch zum Entleeren. Mhm. Mhm. Und das Nächste war, ich habe durch die Bestrahlung und durch die Chemotherapie eine Perforation am Darm bekommen. Mhm. Und die Auswirkungen, die kann man sich vorstellen. Ich habe dann nicht richtig Stuhl machen können und habe dann, um den Darm zu entlasten, einen künstlichen Darmausgang bekommen. Das auch noch? Einen künstlichen Darmausgang? Richtig. Mhm. Den habe ich dann 6 Monate lang getragen. Mhm. Und dann hatte man mir gesagt, bei der Untersuchung nach 6 Monaten, die Perforation am Darm wäre wieder zurückgegangen. Mhm. Also die Verletzung am Darm? Richtig, durch das Krebsleiden und durch die durch die Bestrahlung, die ich hatte, ist das dann aufgetreten. Mhm. Dann habe ich ein halbes Jahr meinen künstlichen Darmausgang getragen. Mhm. Dann wurde das wieder rückverlegt und ich war sehr glücklich. Ja. Und dann ungefähr ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, ist das wieder aufgetreten, dass dieser Darm wieder perforiert ist. Und ich musste mich entscheiden für einen zweiten künstlichen Darmausgang. Den habe ich jetzt seit 15 Monaten. Mhm. Ich musste mich dafür entscheiden, entweder sterben oder leben. Das war die große Entscheidung für dich? Das war eine sehr große Entscheidung. Dass du, also die Entscheidung war, entweder lasse ich diesen künstlichen Darmausgang wieder machen. Richtig. Oder ich sage nein und das hätte bedeutet, dass du gestorben wärst. Ja, gestorben nicht direkt, aber das wäre nicht gut gewesen für meinen Bauch und für mein Unterleib. Aber es hätte als Langzeitfolge tödlich geendet? Richtig, ja. Mhm. Ja. Mhm. Weil der Stuhl hätte den Unterleib irgendwie verunreinigt. Mhm. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, ich bin den Ärzten dankbar. Zum Teil, dass ich lebe und zum Teil, dass die Medizin heute schon so weit ist, dass man leben darf. Mhm. Gab es denn da, vor dreieinhalb Jahren, ne, war das, ja, hast du? Das war die Diagnose. Ja, als diese Entscheidung dann zu fällen war, gab es da Momente, wo du sagtest oder dachtest, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht diese ganze Tortur nochmal mitmachen, dann soll es halt alles seinen Gang gehen und wenn ich dann sterbe, na dann sterbe ich halt. Ich hatte diese Momente. Mhm. Ich denke mir, ein Krebsleidender hat diese Momente. Mhm. Ich habe also gelegen hier, ich habe die Chemo gehabt, ich habe die Bestrahlung gehabt und während dieser Zeit habe ich auch Morphinpflaster getragen. Mhm. Also die musste ich haben, weil ich sehr große Schmerzen hatte. Und da habe ich schon manchmal dran gedacht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Mhm. Mensch, Anne, du hast aber auch viel mitgemacht, muss ich auch so sagen. Wenn ich das höre, also. Aber ich muss sagen, die Medizin ist heute so weit, dass Menschen leben dürfen damit. Wie geht es dir denn im Moment? Mir geht es sehr gut. Das heißt, du hast aber den künstlichen Ausgang und du hast auch diesen Nierenkatheter. Da muss ich jede 6 Wochen ins Krankenhaus zur Urologie. Hm. Der wird hinten aus dem Rücken rausgezogen, das ist schmerzhaft. Hm. Jetzt muss ich mal was fragen, weil ich das nicht weiß. Wenn man einen Nierenkatheter hat, macht man dann auch noch normal Pipi? Ja, richtig. Das macht man auch. Man geht normal noch zur Toilette. Das ist eine Unterstützung. Also. Ich habe einen Nierenstau gehabt und das unterstützt die Niere beim Ablassen von Wasser. Verstehe. Ja, also ich habe, meine Körperfunktionen sind erhalten, nur die Niere wird dadurch unterstützt, das also auszuscheiden. Hat man denn den Krebs im Griff? Mein Krebs ist durch die Chemo und durch die Bestrahlung verkapselt, ist aber noch in meinem Körper. Mhm. Aber du bist trotz all dieser schweren Belastungen in den letzten Jahren, wirkst du nicht niedergeschlagen? Ja, niedergeschlagen war ich. Ja, als ich die Diagnose bekam. Ja, natürlich. Und niedergeschlagen war ich, als mir das alles passiert ist. Aber ich habe eine Familie und einen Partner, der hat mich damals nicht im Stich gelassen. Und ich denke mir, die Familie. Du hast Kinder? Ich habe 3 Töchter. Ja. Ja, und ich bin auch Großmutter. Und habe einen Partner, der hat mich Gott sei Dank nicht im Stich gelassen. Der hat mich auch, der begleitet mich auch heute noch, wenn es geht, zu jeder Untersuchung. Ich glaube, sowas ist unfassbar wichtig. Wenn man sich vorstellt, oder wenn du dir vorstellst, in der Situation, in der du warst, wenn du allein, komplett alleinstehend gewesen wärst, wäre das. Aber da gibt es auch Psychologen im Krankenhaus. Ja, schon, aber so, wenn man so eine liebende Familie ist, doch was ganz anderes als ein Psychologe. Das stimmt, ne? Das stimmt. Also ich hatte mal versucht, als ich down war, so mit jemandem zu reden oder Selbsthilfegruppen zu gehen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das runterziehen würde. Und meine Familie hat mich dann getragen und hilft mir auch heute noch. Wenn ich down bin, kann ich meine Familie anrufen, meinen Partner rufen und alle helfen mir. Sag mal, als du vor dieser Entscheidung gestanden hattest, letztendlich wieder künstlichen Ausgang oder eventuell Sterben auf Raten. Es gab keine andere Möglichkeit. Hast du das mit deiner Familie besprochen? Nein. Was hast du für dich? Doch, was heißt natürlich besprochen? Man weiß natürlich, dass man ins Krankenhaus gehen muss und dass das gemacht wird. Mhm. Aber ich sage mir heute immer wieder, das hört sich jetzt ganz dumm an, aber die Ärzte, die können das hinkriegen. Mhm. Und ich sage mir immer wieder, ich kann gut Sauerkraut schmoren und die Ärzte, die bringen meinen Körper wieder in Ordnung. Aber das war eine Entscheidung letztendlich, die du für dich alleine getroffen hast. Richtig. Natürlich für mich selber. Ja. Und fürs Leben. Und fürs Leben. Das ist eine schöne Formulierung. Für dich und für das Leben. Richtig. Und ich würde das heute immer wieder tun. Besteht denn die Hoffnung, dass der künstliche Ausgang nochmal zurückverlegt wird? Ja, ich habe die Hoffnung, dass es dieses Jahr alles wieder rekonstruiert wird. Mhm. Also, dass ich den Nierenkatheter rückverlegt wird. Mhm. Dass mein künstlicher Darmausgang wieder zurückverlegt wird. Mhm. Allerdings wird das eine riesengroße OP werden von 12 bis 14 Stunden. Oh, weia. Da kommt ein Gynäkologe, ein Urologe und ein, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Egal, aber und ich kann ein Chirurg. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass zusammen und machen das. Eine Riesensache ist. Ja. Ja, es ist eine große Sache, aber es ist eine Hoffnung. Natürlich, es ist eine Hoffnung. Immer Hoffnung. Und ich möchte auch jedem sagen, der irgendwie an Krebs leidet, man muss einen tollen Arzt finden und den habe ich hier gefunden in meiner Stadt. Ja, ich habe tolle Ärzte an meiner Seite gehabt, die mir immer gesagt haben, kämpfen. Liebe Anne. Und wo man sehr viel Vertrauen zu haben sollte, egal was passiert. Für das, was jetzt noch vor dir steht, und das ist nochmal ein großer Schritt, wünsche ich dir alle Kraft und alles Gute dieser Welt. Danke. Und alles Glück dieser Welt. Danke, dass ich mal darüber reden durfte. Ja, und ich freue mich, dass wir haben miteinander sprechen können. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und danke. Toi, toi, toi, alles Gute. Danke. Tschüss. Und gleich weiter geht es mit Susanne. Und Susanne ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Hallo? Hallo. Ja, da bist du ja. Hi. Susanne. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig jetzt am Telefon und der Fernseher ist lautlos. Ja, guck am besten gar nicht in den Fernseher, weil das zeitversetzt kommt und dann sieht das alles ein bisschen sehr seltsam aus. Hm. Dreh dich einfach mal um. Mhm. Okay. Susanne, das Thema ist ernst heute. Mhm. Gewissensentscheidungen. Was ist es bei dir? Welche Entscheidung? Ob ich Kontakt zu meinem Vater aufnehmen soll oder nicht. Erzähl mal ein bisschen. Also, ich bin 23 und ich kann mich an nichts erinnern von meinem Vater. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch sehr jung. Und als ich 4 oder 5 war, ich weiß es gar nicht mehr, Da hat er versucht, sich umzubringen, er hat versucht, sich aufzuhängen. Und da ist so lange Luft zum Gehirn weg gewesen, ja, dass halt was kaputt gegangen ist. Also er ist geistig nicht mehr ganz normal. Ach so. Und weißt du, warum er sich damals umbringen wollte? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es absolut nicht. Wann hast du das denn erfahren, dass er das gemacht hat? Also ich habe das erfahren, dass er halt nicht normal ist, so, also na sozusagen, also dass er halt nicht mehr geistig auf der Höhe ist, das habe ich schon eigentlich immer gewusst. Mhm. Also aber es gab schon irgendwelche Informationen und Verbindungen, die also Informationen, die zu dir gedrungen sind, auch als du noch Kind und Jugendliche warst. Ja, durch meine Mutter. Ja. Und irgendwann habe ich dann halt erfahren, ja, eben warum das eigentlich so ist, warum er eigentlich so ist, wie er ist, dass er versucht hat, sich umzubringen. Ach so. Aber da warst du keine näheren Hintergründe? Nee, gar nicht. Hatte denn deine Mutter immer wieder noch direkten Kontakt zu ihm? Nee. Auch nicht, gar nicht mehr. Überhaupt nichts. Lebt er heute in einem Heim oder lebt er alleine? Ja. In einem Heim? Mhm. Für geistig Behinderte oder in einem Pflegeheim? Ja. Ja. Und jetzt bist du 23 Jahre alt. Ja. Dein Papa, den du nie gesehen hast. Ja, genau. Der ein schweres Schicksal hat. Was erzählt denn deine Mutter überhaupt über ihn? Was war denn das früher so für ein Mann? Also, sie redet nicht schlecht über ihn. Und warum haben die sich getrennt? Das ist mir zu persönlich. Ja, okay. Aber du weißt den Grund? Ja. Und akzeptierst du den Grund? Das ist für dich... Ja. Ja, definitiv. Und du gibst niemandem die Schuld? Nein. Nein. Hatten die sich vorher lange schon gekannt, bevor du auf die Welt gekommen bist? Ja... jetzt nicht 10 Jahre oder 5 Jahre, ja. Aber unbekannt waren die nicht und die waren auch verheiratet. So, jetzt sagst du, ich denke eigentlich nicht schlecht über meinen Vater, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde ehrlich gesagt, wenn man ein Kind in die Welt setzt, dann hat man eine gewisse Verantwortung und indem man versucht, sich umzubringen, entzieht man sich der Verantwortung als Elternteil. Das stimmt schon. Allerdings weißt du die Umstände nicht, was da los war? Gar nicht. Ja, ich meine, vielleicht darf man erst urteilen, wenn man alles weiß. Ja, das stimmt schon, aber ich weiß auch nicht, wo ich das rauskriegen soll. Ich denke mal, das wird alles auch nur er selbst wissen. Das Problem ist ja, er kann sich ja nichts mehr erinnern. Wie hat denn deine Mutter so in all den Jahren über ihn gesprochen, wenn sie etwas erzählt hat von ihm? Eigentlich nur gut. Also, Dennoch hast du so eine skeptische Einstellung. Ja. Weil er dich die ersten 5 Jahre alleine gelassen hat. Hinterher konnte er ja nicht mehr. Du warst 5, ne, als er das gemacht hat. 4 oder 5. Mhm. Und ich finde es einfach, also es ist für mich eine schwere Entscheidung, das zu wissen, ob ich jetzt Kontakt zu ihm aufnehmen soll oder nicht. Mhm. Weil wenn ich es nicht mache, dann bereue ich es vielleicht irgendwann. Also es gibt jetzt den Wunsch, gibt es den schon länger, die Überlegung? Ja. Sehr lang, seit ich das weiß. Also seit über 10 Jahren jetzt. Und du weißt auch, wo er ist? Ja. Das heißt, du könntest rein theoretisch dahin gehen? Genau. Also ich könnte Kontakt zu ihm aufnehmen. Ich habe auch Kontakt zu seiner Familie wieder, also zu dem anderen Teil meiner Familie. Zu denen hatte ich auch lange keinen Kontakt mehr. Auch zu seinen Eltern? Genau. Du hast gerade so ein bisschen gezögert und wolltest das Wort Oma nicht aussprechen? Oder Opa? Ja, Oma. Weil es so fremde Menschen eigentlich für dich sind. Eigentlich schon, ja. Mhm. Du hast Kontakt zu denen, zu dem Teil der Familie hast du Kontakt. Was heißt Kontakt? Wieder. Besucht ihr euch oder? Nein. Also es ist, wir haben uns einmal gesehen und ansonsten über Briefe oder Telefonate. Es ist kein inniger Kontakt. Von wem ging der aus? Von mir. Von dir. Haben die sich gefreut, dass du? Ja, sehr. Sehr. Sehr, ja. Ja, du bist das Enkelkind. Ja, da bin ich auch froh drüber. Also, hast du denn da nicht die entscheidende Frage gestellt, warum der Vater sich das Leben hat nehmen wollen? Nee, ich habe nie die Frage gestellt. Ich habe nur gefragt, wie ist er? Ich wollte nur wissen, wie er ist. Ich wollte nur wissen, wie es ihm geht. Aber diese Frage, warum, ich glaube, das kann auch niemand wirklich beantworten. Also es ist... Man müsste es erstmal erfragen. Vielleicht wissen seine Eltern schon mehr. Die werden mehr wissen, als du jetzt weißt. Ja, das stimmt. Aber das Verhältnis... zu seiner Familie ist auch anders. Mich hat irgendwann angefangen, die Familie zu interessieren. Am Anfang habe ich mich eigentlich nur gemeldet wegen meinem Vater. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, ich habe ja noch einen anderen Teil meiner Familie und die habe ich jetzt wiedergefunden. Lässt deine Mutter dir so freien Lauf? Oder? Ja, natürlich. Die sagt, mach, wie du möchtest. Ja, sie hat mir auch die Adresse gegeben, als ich die Adresse haben wollte. Und ist denn dein Vater geistig so sehr ansprechbar, dass du ihn überhaupt besuchen könntest? Ich weiß es nicht. Das heißt, das müsstest du dann auch erst mit deiner Oma oder deinem Opa abklären, ob das möglich wäre. Ja. Vielleicht würde es ihn, also vielleicht würde er dich gar nicht wahrnehmen als Tochter. Das ist es ja. Vielleicht würde es ihn auch so sehr schocken, dass er es nicht verkraften könnte. Also das müsste man vorher schon abklären. Wenn nicht mit den Großeltern, dann vielleicht mit dem behandelnden Arzt in dem Heim, in dem er lebt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das packe. Ja, das ist natürlich ein Moment, das stelle ich mir auch gerade vor, wenn du deinen Vater, der, man weiß nicht, was, wie stark er behindert ist, geistig behindert, wenn du dann vor diesem Mann sitzt, über den du so viel nachgedacht hast. Und vor allem, er weiß auch gar nicht, er wusste noch nicht mal, dass er eine Tochter hat. Woher weißt du das? Das wusste ich von meiner Mutter und von meiner Oma. Ach so. Und, aber er konnte sich an nichts mehr erinnern. An gar nichts mehr. Also die mussten ihm eintrichtern, dass er eine Tochter hat. Sozusagen. Du hast gerade gesagt, wenn ich das nicht mache, werde ich das vielleicht irgendwann bereuen. Ja. Wenn er stirbt. Und ich weiß nicht, inwieweit das, dieser Suizidversuch ihn körperlich beeinträchtigt, ob er vielleicht irgendwie kürzer lebt als eine normale Lebensdauer, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, weiß man alles nicht. Wie alt ist er denn jetzt? Mitte, Ende 40 ungefähr. Ich glaube, das Klügste wäre, Susanne, wenn du diesen Kontakt zu diesem Teil der Familie noch weiter aufbauen würdest, um da zu einer Person zumindest ein Vertrauensverhältnis aufbauen könntest. Und eben diese Fragen, kann ich diesem kranken Mann das zumuten? Wie soll ich das machen? Und so weiter. Dass du erstmal all diese Fragen mit den Menschen besprichst, die nah an ihm dran sind. Vielleicht sagen die ja, das ist gut, komm, wir gehen mal zusammen ihn besuchen. Ja, so ganz generell würde ich dir auch zustimmen, würde ich auch sagen, ja, vielleicht ist es wichtig, dass du deinen Vater kennenlernst, auch wenn er jetzt ein ganz anderer Mensch ist, als damals, als er dich gezeugt hat. Aber da muss man jetzt mit Vorsicht drangehen, dass man da nichts beschädigt. Also du kannst auf keinen Fall einfach mal so in dieses Heim gehen. Ich glaube, das ist nicht gut. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du zu einer Person aus diesem Kreis der Familie ein bisschen mehr Kontakt... Ja. Das würde ich machen. Dann würde ich auch da mal die Frage stellen, was man darüber weiß, warum er das damals getan hat. Vielleicht hat er ja sogar irgendetwas damals geschrieben und hinterlassen und man hat es gefunden. Vielleicht wird das dein ganzes Bild und dein Urteil über deinen Vater auch verändern. Das Urteil ist ja eigentlich noch sehr, sehr kritisch. Ja, ist es auch. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern. Wach du erstmal ab. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir generell auch zu, dass man sich eigentlich nicht so aus dem Leben mogeln sollte, vor allen Dingen, wenn man Verantwortung zu tragen hat. Ja. Aber das ist natürlich auch immer leicht gesagt. Es gibt Lebensbedrängnisse, die man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann, aufgrund dessen Menschen das tun. Und das wäre deine Aufgabe als Tochter, das rauszukriegen. Ja, die Frage ist, ob ich das aber eigentlich auch alles richtig so wirklich will. Bitte? Die Frage ist, ob ich das auch eigentlich wirklich alles will, ob ich damit überhaupt klarkomme. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt klarkomme, mich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Ich verdränge es ewig und... Ich vermute fast schon. So wie du mir erscheinst, hast du so viel darüber nachgedacht. Immer wieder, ist doch, würde ich auch machen. Ich würde immer grübeln, was ist da los und was war da, was ist das für ein Mensch, warum hat das getan? Ich glaube, das ist eine viel, viel größere Lebensbelastung, wenn du jetzt mit dieser Grübelei alt wirst, als wenn du vielleicht sogar deinen Frieden schließen könntest mit der Wahrheit, wie es denn nun war. Vielleicht ist das sogar alles für dich auch erleichternd. Vielleicht kannst du ja sogar zu diesem kranken Mann eine Beziehung aufbauen, wie auch immer. Und das ist vielleicht für ihn auch nochmal schön. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich sag das mal einfach so. Vielleicht besuchst du ihn auch nur einmal und dann geht es nicht ein zweites Mal. Aber dann hast du es gemacht und du hast mehr Realität in deiner, in deinem Leben, auch in deiner Einschätzung über all das, was war. Du bist ja schon ziemlich weit gegangen. Du hast es ja schon. Du bist ja schon in diese Familie eingedrungen. Was heißt eingedrungen? Du hast den Kontakt gesucht. Ja. Und hast geforscht. Ja. Ich würde es behutsam weitermachen. Weil es deine Wurzeln sind und ein Teil deines Lebens. Was du gerne wissen möchtest und was beleuchtet werden sollte. Absolut. Es ist ein schwieriger Schritt und ich weiß nicht, ob ich überhaupt bereit dazu bin, aber das, die andere Sache ist, ich denke da schon so lange drüber nach und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Zeit verrinnt und ich weiß einfach nicht, wie viel Zeit da noch bleibt. Ich hatte mir eigentlich immer den Zeitplan gestreckt, mit 20 fängst du an, ihn per Briefe zu kontaktieren und mit vielleicht, 30 fährst du dahin. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man einfach mal durchspielt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich es nicht getan hätte und irgendwann kommt die Benachrichtigung, er ist gestorben. Beschissen. Naja. Liebe Susanne, ich habe dir so meine Meinung gesagt, meine Einschätzung, mein Gefühl. Aber wie gesagt, das ist ja alles immer sehr, sehr subjektiv. Ich würde gerne dir auch noch anbieten, dass du mit meiner Psychologin, die das Gespräch mitgehört hat, vielleicht noch ein paar Worte sprichst. Dann hast du noch eine ganz andere Sichtweise vielleicht. Ja, gern. Ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Dankeschön. Alles Gute. Ja, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gewissensentscheidungen, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, beraten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Helga. Helga ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Ja. Welche Gewissensentscheidung hast du treffen müssen? Mein Lebenspartner, der ist 9 Jahre jünger als ich und ist 2002 an Krebs erkrankt. Durch die Chemo und Bestrahlung brach eine TBC auf, die er im Kindesalter wohl gehabt hat. Und wurde die behandelt. Und man hat ihm gesagt, wenn die ausgeheilt ist, dass er dann die oberen Lungenlappen entfernen lassen muss, weil die nicht mehr durchblutet werden und wegeitern. Also das sollte innerhalb von einem Vierteljahr passieren. Ja, und der gute Mann hat das eben halt geschludert, hat es also sagen wir mal ein Jahr verschludert. Ja, und dann kam es zur OP, dann hat er sich endlich in der Klinik angemeldet, dann kam es zur OP. Da war der rechte Lungenflügel ganz weg, der war weggeeitert. Da mussten sie dann... Lass mich mal eben zwischendurch fragen. Das habe ich noch nie gehört, dass der Lungenflügel wegeitert. Ja. Hat er nicht irrsinnige Schmerzen gehabt? Die Schmerzen gar nicht. Die Lunge macht keine großen Schmerzen. Er hat eiterigen Auswurf gehabt. Und ich habe ihm immer wieder nahegelegt zum Arzt. Ich sagte, das muss gemacht werden. Aber er zögerte das raus, aus Angst, ne? Aus Angst vor dieser OP und auch wieder Krankenhaus. Er war jetzt dann auch mehrmalige Monate im Krankenhaus. Ja. So, dann kam es zu dieser Operation. Ja. Und dann? Da stellte sich dann raus, dass der rechte Lungenflügel weggeeitert war. Der linke Lungenflügel war total zusammengebrochen. Der musste ganz neu aufgebaut werden. Das hat man dann auch gemacht. Die OP dauerte circa 8 Stunden. Dann wollte ich ihn nächsten Tag besuchen, komme da auf die Station, wo er hätte liegen müssen. Da lag er dann auf Intensiv, er hat einen Herzstillstand gekriegt, das war der erste. Er hat 6 Monate in Bochum gelegen. In diesen 6 Monaten hatte er 7 Herzstillstände. Nach dieser OP? Ja. Er ist mehrmals operiert worden, weil dieser OP-Stumpf immer wieder aufging. Von dem Flügel, der entfernt wurde. Es war immer wieder Blut da. Er musste künstlich beatmet werden. Vor welcher Gewissensentscheidung hast du gestanden, Helga? Ja, weil er künstlich beatmet werden musste, er hat einen Tubus im Hals. Mhm. Den hat er sich immer wieder rausgerissen. Mhm. Und er erstickte dann auch, hatte panische Angst vorm Ersticken und nach jedem Herzstillstand sagte er mir, ich will leben. Das heißt, er konnte noch sprechen? Ja. Und was war deine Gewissensentscheidung? Der Luftröhrenschnitt, eine Kanüle, also eine Beatmungskanüle setzen und eine Beatmungsmaschine. Mhm. Das musstest du, das hast du also quasi entscheiden müssen, ob das gemacht werden sollte. Ja. Hast du es entschieden? Ja, sicher. Ich wurde Vormund. Zeitgleich wurde auch eine Magensonde gelegt. Mhm. Der hatte abgenommen von 60 Kilo auf 42 Kilo. Während dieses alles getan wurde, war er immer wieder geistig auch präsent? Immer voll da. Immer voll da. Wenn er aus dem Herzstillstand kam, 2-3 Tage später, künstliches Koma, dann wurde er wachsamig. Konntest du denn mit ihm auch über diesen Luftröhrenschnitt sprechen? Ja. Und hat er gesagt, ja, mach das? Er guckte mich nur riesengroß an. Er konnte sprechen, kann er, aber man hört keine Worte. Mhm. Man liest ihn vom Mund ab, heute noch. Wollte er das? Er sagt ja. Ja. Ja, und es blieb uns auch gar nichts anderes übrig. Ja, das heißt, du hast gerade gesagt, heute auch noch, er lebt noch. Er lebt noch, ja. Wie? Nach 9 Herzstillständen dominieren. Wie lebt er heute? Der aktuelle Stand ist der, er ist dann von Hemer nach Hause gekommen, mit 42 Kilo und mit Begleitarzt. Der hat mir den Mann übergeben und hat gesagt, wenn er hier eine Viertelstunde überlebt, dann haben sie Glück. Wie lange ist er hier schon zu Hause? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Und er lebt jetzt auch? Ein Vierteljahr. Er ist zu Hause? Ja. Und wie geht's ihm? Domian, er sitzt mit uns am Tisch. Mhm. Er trinkt sein Bierchen. Mhm. Er ist mal gut drauf, mal schlecht drauf. Er ist nebenbei noch ganz schwer Angstpatient. Und depressiv, da kommen viele Faktoren aufeinander. Ein schwerkranker Mann, ja, aber aufgrund dessen, was du gerade an Dramatik erzählt hast, geht es ja den Umständen entsprechend gut, ne? Kann man sagen. Ja, im Moment die Phase, die ist sehr gut, ja. Er kann nochmal einen Spaziergang machen, geht das? Nee, Domian, da hat er Angst vor. Ach so. Er hat Angst rauszugehen, dass er vielleicht nicht genug Strom hat für seine Beatmungsmaschine. Ach, die Beatmungsmaschine ist noch immer angeschlossen. Sie ist immer noch aktiv. Und das heißt, er hat immer noch einen Schlauch im Hals. Er hat eine Kanüle im Hals. Eine Kanüle unterhalb im Hals. Des Kinns, direkt da, wo das Grübchen ist. Mhm. Da geht eine Kanüle rein und oben auf diese Kanüle kommen die Schläuche und wird durch die Maschine beatmet. Das heißt, es ist schon eine schwere Belastung. Auch, ja, das war? Wir haben hier die Pflege zu Hause, die ist 24 Stunden vor Ort, Domian. Der Mann ist nicht eine Minute alleine. Mhm. Das heißt, du hast den gesamten Haushalt umstrukturiert. Du bist nie alleine hier. Du kommst, wenn ich aus meinem Schlafzimmer komme und ich gehe nach vorne, dann ist sofort jemand da. Für dich als 62-jährige Frau ist das ja auch, wenn der Mann seit 2002, ne, fängt es an, ist das ja auch eine enorme Belastung, körperliche und auch psychische Belastung. Das stimmt. Wie gehst denn du damit um? Tja, wie gehe ich damit um? Ich gehe ab und zu mal raus, ich bin selber auch behindert. Dann gehe ich mal raus, trinke irgendwo einen Kaffee und da habe ich auch mit meinen Kindern viel. Mhm. Die kommen also auch regelmäßig. Mhm. Aber hast du manchmal das Gefühl, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ja, manchmal. Dann sagst du auch, aber irgendwo, wenn du dann siehst, es ist ein Tag, wo es ihm wirklich wieder besser geht, wo er sagt, das war schön oder das war schön. Oder so, wenn er am Weihnachtsbaum sitzt und sagt, das finde ich toll, dass ich das noch sehen kann und so. Ne? Das sind die Glücksmomente. Ja. Ne? Und auch für dich das Gefühl, dass du damals das Richtige gemacht hast? Ja. Du sagst es zögerlich? Es blieb mir nichts anderes übrig. Nur sein Lebensraum ist dermaßen eingeschränkt. Er war ein Mensch, der viel gelaufen ist, viel im Wald war, sich Aggression weggelaufen hat und das kann er heute alles nicht mehr, ne? Ist er noch aggressiv manchmal? Nein, heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Heute ist er eigentlich für jedes und alles dankbar. Aber diese Entscheidung, diese Gewissensentscheidung mit dem Schnitt, ob er nun diese Kanüle, diese Beatmungskanüle bekommt oder nicht, war ja insofern schon eine große Entscheidung, aber auch vielleicht ein bisschen leicht, weil er es auch wollte, ne? Ja, es stand ja auch gleichzeitig die Debatte von wegen mit Magensonde, ne? Hätte ich die nicht machen lassen, der wäre mir unter der Hand verhungert, ne? Stimmt, die Magensonde war ja auch noch das. Ja. Dafür hast du dich ja auch entschieden. Der kriegte dann diese künstliche Nahrung angehangen, jede Nahrung, die sie ihm anhing, in jedem Krankenhaus. Dem war schlecht, der hatte nur Durchfall, es hat nichts gebracht, er hat immer weiter abgenommen und wie er dann von Himmel kam, da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss damit. Dann habe ich habe früher als junges Mädchen in der Diätküche gearbeitet und da gab es solche Nahrung nicht, da mussten wir Sonnenkost selber kochen. Dann habe ich diese ganzen Flaschennahrung weggepackt und habe ihm Sonnenkost gekocht. Und die haben wir einlaufen lassen. Und ich habe ihn also schrittweise, wirklich ganz langsam schrittweise nach vorne gekriegt, sodass er über diese Sonnenkost erstmal wieder halbwegs auf die Beine kam, dann hinterher haben wir Kinderbrei gegeben. Und was hast du alles gemacht, Julia? Ja, das mache ich heute noch so mehr. Hast du nicht auch die Angst manchmal, wenn dir irgendetwas passieren würde, was dann mit dem Mann würde? Domian, er ist ja in guten Händen. Das ist einfach so. Damals stand auch zur Debatte, seine Kinder, die waren, also die eine, die war gar nicht dafür, dass er nach Hause kam. Die hatte dann gesagt, nee, sehe ich keinen Sinn, wenn der soll im Krankenhaus bleiben, wenn was ist, kann sie ihm da besser helfen. Der wäre auch dann da geblieben im Pflegeheim. Und er wollte nach Hause mit allen Mitteln und hat gesagt, und wenn ich noch zum Sterben nach Hause komme, da war für mich klar, er kommt nach Hause, egal wie und warum. Ist das eigentlich, er ist ja geistig klar, ne? Klar, ja, ja. Domian. Das heißt, er kapiert ja auch, was da alles passiert ist damals. Doch, der weiß das ganz genau. Und gibt es da so ein, auch schon mal, hat er mal irgendwann zu dir gesagt, danke, dass du das so entschieden hast? Oh ja, das sagt er mir jeden Tag. Er sagt danke und danke für alles und wenn du nicht wärst, wäre ich schon lange nicht mehr hier, sagt er jeden Tag einmal. Das ist ja auch rührend. Doch. Und das gibt dir auch sicher Kraft. Doch. Doch, also da muss ich wirklich sagen, da ist er ganz toll. Was ist jetzt die so die nächste Hoffnung? Was könnte sich ja noch verbessern? Domian, wenn er jetzt seine Angst überwindet, dann könnten wir ein Atemtraining machen, sodass er vielleicht mal für eine Stunde oder zwei oder wenn wir Glück haben, auch drei Stunden von der Maschine kann. Und das mache ich ihm schmackhaft, indem ich ihm sage, hör mal, das sind zwei oder drei Stunden, die für uns sind. Also er kann es, wir wissen es. Also es geht um Angsttraining, dass er seine Angst los wird. Es geht um Angst. Ist die Angst eigentlich auch gekommen mit dieser schweren Erkrankung? Oder hat er das früher auch schon? Die Angst war früher schon. Die war auch schon. Ja. Nur bei dieser schweren Erkrankung, da kam die Angst des Erstickens dazu, weil das mehrmals vorgekommen ist. Und die Angst, die überwiegt im Moment alles. Und da arbeiten wir hier mit allen Mitteln dran, denn er kann alleine atmen. Ich weiß gar nicht, ob ich dich gerade gefragt habe, wie alt dein Mann schon ist. Ich glaube, ich habe es nicht gefragt. Der wird 55. 55? Ja. Ach, 9 Jahre jünger, hast du gesagt. Ja. Genau, so war es. Ja. Also ein gar nicht mal alter Mann für Und deswegen hat so viel Lebensqualität eingebüßt, das ist für mich sehr schwer, mir das anzugucken. Dem haben sie, für diese Operation haben sie dem 3 Rippen wegnehmen müssen. Ein Stück vom Schulterblatt und ein Trägermuskel, alles aus der rechten Seite. Helga, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich möchte zu dir aber nochmal sagen, dass ich großen Respekt vor dir auch habe, was du da leistest und was du Gutes deinem Mann tust. Das ist eine ganz große Lebensleistung. Eine ganz große Lebensleistung. Ja, so mehr. Wirklich. Das sage ich mit tiefem Ernst und großem Respekt. Dankeschön. Wirklich. Ich wünsche dir und deinem Mann von Herzen alles Gute. Ja, Domian, ich danke dir. Alles Mach Gute. Weiter so. Und schöne Grüße an ihn. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Gewissensentscheidungen. In der Technik Gero Kuntermann. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.